kennst die Gewalt. Sie gaben dir nie eine Chance, du hattest schon verloren. Halte durch, Kamerad, denn du bist hier geboren. Deutsche Jugend, Skinhead, Skinhead, immer wieder. Deutsche Jugend, deutsche Skinhead, Straßenkrieger. Deutsche Jugend, Skinhead, Skinhead, immer wieder. Deutsche Jugend, deutsche Skinhead, Straßenkrieger. Deutsche Jugend, Skinhead, Skinhead, immer wieder. Deutsche Jugend,